unerkenntliche Dosis. Ein Aschi und Bier. Jeden Mittwochabend im Bermuda-Funk. Bobo Radio. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio in Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 10.9. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Björn. Hallo Rüdi. Hallo Björn. Das waren gerade übrigens die Band Scheiße, die Bullen aus Freiburg. Die spielen am Freitag eben auf einer Privatveranstaltung in Köln. Privat. Privat, ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Björn, zu dir. Du bist hier, weil du eine neue Band gegründet hast. Mhm. Und ihr wart auch schon auf Tour. Mhm. Und die Band heißt The Night. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Soll ich dir jetzt alles aus der Nase ziehen oder wie läuft es? Ja, du könntest doch direkt einfach auch schon mal anfangen. Nee, jetzt wird erstmal gebabbelt. Jetzt wird erstmal gebabbelt. Ja. Ach so. Um dich den Unwissenden nochmal richtig vorzustellen, wenn ihr schon mal in jüngster Zeit auf einem Bambix-Konzert wart, die ja immer wieder durch die Lande touren, der schöne Mann, schöne muskulöse Mann, der da am Bass steht, das ist der Burn, der gerade neben mir sitzt. Sommerpause ist übrigens vorbei seit letztem Wochenende bei Bambix. Ja? Ja, wir hatten die ersten zwei Konzerte jetzt seit Juli, glaube ich. Wo war die? Am Freitag in Oberhausen Druckluft und am Samstag in Halsteren in den Niederlanden auf einem Open Air. Ja, cool. Ja. Wie viel Auftritte hast du schon gehabt mit Bambix? Insgesamt, seitdem ich dabei bin. Ja. Oh. Hast du schon mal gezählt? Oh. Es müssen doch schon, denke ich mal, über 30 gewesen sein, oder? Ja, 30 alleine letztes Jahr. Da gibt es ja Bands, die haben ihre Lebzeit noch nicht so viele Konzerte gemacht. Ich würde jetzt mal, was haben wir denn jetzt? August? Nee, September haben wir schon. Ja. Boah, lass es mal 45, 50. Knapp werden es sein. Ja. Also wir haben im Schnitt 30 Konzerte im Jahr. Letztes Jahr waren es auch tatsächlich genau 30, glaube ich. Ja, dann ja, 45. Es gibt, glaube ich, so über 50 Wochenenden im Jahr. Das heißt also fast jedes Wochenende, also zweimal im Monat mindestens. Ja, genau. Und genau, wir waren jetzt im April ja auch mit Set Yourself on Fire auf Tour, wo dann auch The Night mit gespielt haben. Und da haben wir auch irgendwie an 2 Tagen 2 Konzerte gespielt. Dann. Ja. Ja, cool. Ja. Ja, also es ist mehr als ein Hobby, ne? Schätze ich mal. Es kann zwar auch immer noch mehr sein, natürlich, aber ja, definitiv. Die meiste Zeit auf der Straße unterwegs. Ja. Von einer Tankstelle zur nächsten. 8 Stunden Fahrt sind, sitzt man so auf einer Arschbacke ab. Ja, ja, und bei Chefdenker habe ich dich letztens auch gesehen als Aushilfsbassist. Stimmt, ne? Du warst ja auch sogar mit. Genau, in Bernkastel. Bernkastel Kuhs hieß es, glaube ich. Ja. Ja, auf dem Pferdefest. Ja, ganz genau. Thomas, also Graf Disco, ist ja gerade verhindert. Ja. Und jetzt habe ich, glaube ich, Juni, Juli und August jetzt alle Chefdenker-Konzerte gespielt. Spiele jetzt diesen Monat auf jeden Fall auch noch. Am 20.09. in Mülheim an der Ruhr, glaube ich. Und naja, ich, es gibt noch, also ich weiß noch nicht, wie lange er noch verhindert ist. Mal sehen. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall finde ich, dass du den Job ganz gut erledigst. Vielen Dank. Ja. Dann hören wir mal rein, The Night. Und danach erzähl mal, was du dabei gedacht hast bei dieser Band, weil du bist nämlich der Gründer von dieser Band, ne? Da hast du das ausgedacht in deinem... Im Wahn. In deinem Wahn, ja. Und ging schon so eine Zeit lang auf den Sack damit, weil du nichts anderes zu erzählen hattest, außer The Night, ja. Da hast du noch keine Musiker gehabt, aber voll die Ideen. Ja. Und dann will ich ja mal wissen, ob das alles so geklappt hat. Oha, okay. Ob die Ideen alles so umgesetzt hast, wie das damals... ausgedacht hast. Ja, The Night mit dem Lied, was spielen wir denn? Obey the Clown oder was? Ja, na, nee. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Obey. Ja, ja, nee. Nee. Mach mal Noisy Bastards. Noisy Bastards, ja, alles klar. Das war The Night, eine nagelneue Band aus Köln. Und jetzt kommen wir mal zu der Geschichte, was dahinter steckt. Weil es klingt ja alles schon irgendwie so ein bisschen wie Misfits, ne? Nee, sag's. Was wie? Sag's. Nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Nein, die Band ist ja unbesetzt jetzt mittlerweile. Mhm. Und ich singe jetzt auch selber. Das warst du selbst, das warst war du. Ich, das war ich. Ach so. Ja, es ist jetzt, ja, es, im Prinzip ist auf der Aufnahme nur noch ein Kumpel und ich zu hören. Also ja. Der Kumpel hat Schlagzeug gespielt, ich habe da Bass, Gitarren eingespielt und gesungen. Und habe jetzt auch, oder bin gerade dabei, eine neue Bandbesetzung zusammenzustellen. Bassist habe ich schon, oder Bassistin ist es, so viel kann ich sagen. Und Schlagzeuger arbeiten wir gerade noch dran. Ja. Ja, also... Ich erinnere mich noch so ganz dunkel daran, dass du irgendwie erzählt hast, du hast in deinem Heimstudio irgendwie schon die Lieder fertig in der Schublade gehabt, aber noch keine Bandmitglieder. Und du hast ja genau Vorstellungen gehabt, welche Richtung das geht, wie die Band aussieht, wie das Logo aussieht und alles. Das war ja schon alles sozusagen alles von langer Hand geplant. Ganz genau. Und da das aber alles sich so dermaßen verzögert hat, das war vor deinem oder meinem Geburtstag, da warst du auch dabei, da haben wir, glaube ich, in deinen Geburtstag reingefeiert, da habe ich das mit dem Sascha damals. Ja, genau. Habe ich mit Sascha zusammen. Der hätte die Idee, ja auch noch, und er hat gesagt, er hat die tollen Handschuhe, ne, mit dem Skelett drauf. Ja, genau. Ja. Und das war 2012, glaube ich. Ja. Und es hat sich halt alles sehr verzögert und deswegen habe ich jetzt im Endeffekt dann, weil das. Also wir haben jetzt auch auf der Bambig Stadios and Fire Tour 3 Konzerte mitgespielt, in der alten Besetzung. Und aber es war alles sehr kompliziert und deswegen ist jetzt, habe ich es jetzt alleine weitergemacht und ihr seid jetzt zu dritt. Ja. Dann. Ganz genau. Wenn die Bassistin mitmacht. Ja. Habt ihr schon zusammen geprobt? Nein, wir haben ja keinen Schlagzeuger. Ach so. Also der Schlagzeuger auf der Aufnahme hat halt leider keinen Bock. Und Ja, das ist jetzt immer der Nachteil, ne? Manchmal der Vorteil mit einer Band, ne? Da hat man irgendwie so Freunde, Kumpels, mit denen man auf Tour ist. Auf der anderen Seite so hat man eigentlich, ist man immer so gezwungen, dann irgendwie Kompromisse einzugehen. Ja. Weil jetzt bei Bands jetzt, wenn du bei Chefdenker Bassist bist, dann spielst du halt einfach das, was halt gefordert wird. Also ist Kreativität eigentlich nicht so gefragt. Ganz genau. Und bei Bambix standen ja vorher, du bist eingestiegen, wann? 2013, ja. Also du warst ja auch mit auf Tour nach Südamerika, ne? Ganz genau. Und da war ja das meiste auch schon gestanden. Hast du jetzt schon bei neuen Bambix-Aufnahmen schon irgendwie dich mit eingebracht? Es gibt eine neue Aufnahme, ja. Das ist allerdings ein Coversong von den Nitro Minds aus Brasilien, war für einen Nitro Minds Tribute Sampler, der in Brasilien veröffentlicht wurde. Mit denen wart ihr ja auch auf Tour, ne? Mit Nitro Minds. Die haben euch eingeladen, oder wie war das? Ja, Stadios and Fire heißen die ja heute. Ach so, ja. Ja, und genau, mit denen waren wir auch, haben wir in Brasilien dann eben ein paar Konzerte gespielt. Und jetzt im April waren die ja hier. Ja. Genau, und da hatten wir eben für diesen Sampler, haben wir mit Bambix einen Song von denen gecovert. Tja, da hören wir mal rein, oder? Ja. Room with Parasites. Du hast gemeint, der gefällt dir eigentlich gar nicht so gut, der Song, ne? Ja. Na, ich finde, es gibt bessere. Ja. Aber den habt ihr gecovert. Wir haben ihn gecovert. Okay, Bambix mit dem Lied Room with Parasites. Die Erlaubnis, dass ich das Mikro wieder in die Hand nehme, ja. Ja, ich habe die Erlaubnis von Burn. Upsa. Ja. Ach, ich wieder mit meiner Ausblend-Technik hier, ne? Ich habe die Erlaubnis von Burn, das Lied auszublenden, weil er gesagt hat, er hat es schon vorweggenommen, es passiert nicht mehr viel in dem Lied. Es wiederholt sich nur noch. Ja, immer, wir haben den Song auch nicht geschrieben. Das waren wahrscheinlich die Nitro Minds. Ja. Ja. So sieht's aus. Und sonst? Ja, schön. Ja. Alles. Wochenende war schön, Open Air in Holland. Haben Glück gehabt mit dem Wetter. Ja, Open Air nochmal. Das letzte Mal wahrscheinlich dieses Jahr. Warte da, wann habt ihr da gespielt? Jetzt, mittags oder abends? Oder? Nee, abends. Ist abends? Doch, wann haben wir? Viertel nach neun abends, ja. Wie sieht es eigentlich aus? Bambix besteht ja zu zwei Dritteln aus Kölnern. Ja. Inzwischen. Genau. Ne? So sieht das aus. Und Und wie kommt ihr da an in Holland, in Niederlande? Jetzt Kadi und ich oder ja, Bambix generell? Bambix generell, ja. Ja, ich finde es immer sehr schwer. Irgendwie in Holland Konzerte ist irgendwie nie so doll. Also wir haben uns auf dem Weg zu dem Konzert auch noch drüber unterhalten, dass Konzerte in Holland meistens ein bisschen lahm sind. Also irgendwie hat man irgendwie das Gefühl, so das Publikum da ist noch nicht so weit. Für Bambix oder für generell für Musik? Ich weiß nicht, ob es dann an Punkmusik liegt oder was. Ja. Ich habe keine Ahnung. Was war der Headliner an dem Abend? Oh Gott, wie hießen die denn? Das war furchtbar. Kin Cobra hießen die. Es war irgendwie ach, das ist so, so Rockabilly-Verschnitt, nee, oder? Nee, überhaupt nicht. Irgendwie ach so, möchte gern professioneller irgendwas. Okay. Rock mit, ich weiß es nicht. Ja. So. Furchtbar. Kadi meinte noch zu mir, ich hätte mich irgendwann mit den Worten, mir ist schlecht genug, verabschiedet. Ja, also Kadi ist ja auch so ein Kollege von dir, der ja in Tausendsasa ist, der in allen möglichen Bands mitspielt. Mhm. Ich glaube mindestens 5. Und bei dir geht es ja auch langsam in die Richtung. Und warum spielt der Kadi jetzt nicht auch bei The Night mit? Wenn ihr da einen Schlagzeuger sucht. Ja, dann sind wir ja nur noch zusammen. Ja, das ist ja vielleicht. Da können wir noch zusammen ziehen am besten. Ja, genau. Nee, er hat auch, glaube ich, einfach keine Zeit. Und ich glaube auch keinen Bock. Ja. Oh, er hat ja, glaube ich, wie gesagt, echt 5 Bands oder mehr. Ich weiß es gar nicht. Reichlich. 5 auf jeden Fall. 5 auf jeden Fall, die würden mir jetzt auch einfallen. Aber, ja. Also man sieht ihn öfters mal hinterm Schlagzeug rausbrenzen. Ja. Ganz genau. Sollen wir mal was von The Night hören? Ja, gerne. Ja. Wir könnten mal was hören, weil der Sascha, mit dem ich damals die Idee hatte, hat nämlich 2 Texte von den Songs geschrieben. Mhm. Von den Songs geschrieben? Ja, zum Beispiel den ich da gerade als nächstes sehe, Obey the Clown, ist ein Text vom Sascha. 1, 2, 3, 4. He's a bum and a pervert, a priest and a clown. Whoever tells it then he is the take him down. Clown prince of disaster, a joker with a crown. He will stab you faster than you can ever go back uptown. Rosebud is a terror, Rosebud drags him down. If you call him error, obey the clown. Those sick kids, they call me psycho and a drunk. They arise to a certain degree. Still stuff them in the trunk. I know where to find him, deep inside my head. When I put his mask on, I'll stab them till they are dead. Rosebud is a terror, Rosebud drags them down. If you call him error, obey the crown. Rosebud is a terror, Rosebud drags him down. If you call him error, obey the crown. Ja, die EP, die kam jetzt bei Rookie Records raus, habe ich das gelesen? Nee. Stimmt das? Nicht? Nee. Nee, der hat mir sie vorbeigebracht. Nee, du hast mir sie. Nee, ich Quatsch. Total falsch. Nee, da hat man die Status of on Fire mitgebracht. Ja, die genau. Sind bei ihm erschienen. Die sind bei Rookie Records erschienen, ganz genau. Jetzt habe ich gedacht, diese. Und es ist wirklich eine Vinylplatte oder so eine, weil es irgendwie was mit EP stand. Ach so, nee. Einfach nur, dachte ich, habe es einfach so genannt, weil es nur 4 Songs sind. Ach so. Ah ja, man kann sie sich dann umsonst bei YouTube anhören. Man kann sie sich umsonst bei YouTube anhören. Ich überlege noch, ob ich sie irgendwo zum Download reinstelle. Ich habe auch überlegt, ob ich sie mal als 7-Inch pressen lasse, aber ich weiß es nicht. Ja, du kannst auf jeden Fall mal als Download reinstellen, weil es tut ja dir nicht weh, ob sie jetzt die Leute runterladen und sich offline anhören oder bei YouTube ganz davor hocken wie so ein hypnotisiertes Kaninchen und dann auf das Bild schauen. Ne? Stimmt. Ja, als Download hat den Vorteil, dass man sie sich auch auf seinen MP3-Player ziehen kann. Ne? Zum Beispiel. Ja. Ja. Und sie vielleicht mal auf irgendeiner Party laufen lassen kann. Ja, und du hast ja auch schon zum punkrockersradio.de geschickt. Für die Playlist. Random Playlist, ja. Ich habe neulich mal geguckt und tatsächlich ja. Obey the Clown wurde bis jetzt schon einmal gespielt. Ach, du siehst es, wie oft das gespielt worden ist? Oder man wie? Kann auf der punkrockersradio.de Seite, wenn man kann man nach dem Bandnamen suchen und ja. da kann man dann sehen, welche Songs in der Playlist sind und wie oft und wann die gespielt wurden. Aha. Und wie oft. Wahnsinn. Ja. Sachen gibt's. Ja, cool. Ja. Ja. Jetzt ist schon das zweite Mal gespielt worden. Ja. Ja. Und auch einmal jetzt bei Bermudafunk. Machen wir doch gleich weiter mit The Night. Für alle Leute, die Musik lieben. Musik ist ja inzwischen gar nicht mehr so, hat gar nicht mehr so einen großen Stellenwert. Es interessiert eigentlich kaum noch jemand. Mhm. Eigentlich sind andere Sachen wichtiger. Irgendwelche Eisbucket-Challenges oder sonst irgendwas. Die Diskussion hatten wir nämlich am Samstag, als wir in Holland gespielt haben, ja. auch noch, weil wir uns gefragt haben, warum es da so ist oder warum es so ist, dass da noch so wenig Leute eben auf so ein Konzert kommen oder auch da noch so unbegeistert sind. Ja. Ja, es gibt YouTube. Man braucht nicht auf ein Konzert gehen. Konzert geht man halt wegen den Leuten. Und die Bands sind halt so der Unterhaltungsclown halt, der im Hintergrund halt Kaspereien macht. Und man geht natürlich auf die Konzerte, wo die Bands cool sind, weil da kommen auch die coolen Leute. Ja. Ja, deshalb gehe ich ja auch gerne auf Konzerte. Ich fand es interessant auf dem Festival, es haben ja den ganzen Tag irgendwie Bands gespielt. Also es gab zwei Bühnen und auf der anderen Bühne haben irgendwie so Elektronik-DJs aufgelegt. Und ich meine, bei den Bands gab es halt irgendwie was zu sehen. Ne? Die haben irgendwas gemacht. Es hat keine Sau interessiert. Da standen die Leute im Rücken zur Bühne und haben Bier getrunken. Und bei den DJs standen lustigerweise die Leute im Gesicht zur Bühne, haben den DJs, wo man halt, also von unten auch überhaupt nicht sehen konnte, was die da machen, haben aber hingeguckt und haben dabei getanzt. Ah, ist verrückt, oder? Ja, verrückt. Ja, ihr müsst halt auch mal so ein... Vielleicht soll ich DJ werden. Ja, genau. Da gehört ja gar nicht so viel dazu, ne? Man muss ja nur so tun, als ob. Heutzutage ist ja klar, man macht den Winamp auf und... genau. Oder, ja. Genau, und wenn Leute irgendwas sehen wollen, dann ziehst du einfach das T-Shirt aus und dann... Das sehen die Radiohörerinnen und Radiohörer nämlich gar nicht, dass du nämlich gut gebaut bist. Du warst doch mit auf dem Pferdefest, die letzte Band. Da war doch diese letzte Band, die mit dem Gameboy die haben doch auch irgendwie nur auf dem Computer auf Play gedrückt, dann stand einer mit dem Gameboy da und irgendwann waren sie alle nackt. Hast du das noch gesehen? Da war ich schon zu besoffen. Ja, das ist. Irgendwer hat mich da plötzlich hingeschleppt. Ja, die haben das genauso gemacht. Die haben einen Computer, einen Laptop dabei gehabt, haben irgendwie auf Play gedrückt, da lief dann irgendeine Elektromucke. Stimmt. Einer hatte noch einen Gameboy in der Hand. Natürlich. Ja. Und dann irgendwann haben die sich alle angefangen auszuziehen. Dann standen 5 nackte Leute auf der Bühne und haben zur Elektromucke getanzt. Ja, ich erinnere mich. Und das war's. Ja, und die lagen dann auch bei der Band danach dann irgendwie noch irgendwie auf der Bühne rum, nackig. Ja, wirklich. Fast bewusstlos. Dann habe ich mir gedacht, was machen die nackten Typen da auf der Bühne? Und dann war das die Band davor. Ja, also, Ja, also Pferdefest ist jedes Jahr in Bernkastel-Kues. Kastel-Kues. Und es ist wirklich also eine Reise wert. Ich war dieses Mal zum ersten Mal dabei. Und, ich auch. Geh da hin, ja. Traumhaft. Traumhaft. Traumhaft, was so im Mosel, an der Mosel da so alles passiert. Im hintersten Hinterland. An der Mosel, was? Ja, das war an der Mosel, ja. Dieser Fluss hieß Mosel. Okay. Der sich da durch diese Weinberge schlängelte. Ja, heute hier, morgen da. Genau. Städtenamen, Flussenamen. The Night. Spielen wir noch ein Lied, oder? Ja. Also, ich gucke jetzt gerade mal, was hier in diesem Online-Redaktionsforum-Dings da Chat steht. Man kann auch den Laptop an die Stereoanlage anschließen und YouTube-Songs auf Kassette aufnehmen. Kennt noch einer Kassetten? Ja. Kassetten, die kann man sogar mit Bleistiften zurückspulen. Ja, das ist... Ja. Das, Ja. Da kann man es nochmal hören. Es gibt aber eine Rückspultaste übrigens, die geht schneller. Ja, aber wenn die ist ja oft früher mal kaputt gewesen. Da dreht man die Kassette um. Ja, aber es gab ja auch Kassettenrekorder, die das Band gefressen haben. Da musste das mit dem Bleistift wieder in die Kassette reindrehen. Ja, das stimmt. Bandsalat. Das war dann ab, wenn man Kassetten gehabt hat, so wo 120er zum Beispiel. Was selten Das hat war. Mit der Länge zu tun meistens? Oder? Ja, also die haben halt waren eher schwach auf der Brust als die 60er. Aber 60er gab es nur, da waren nur 30 Minuten eine Seite und eine Platte hat damals noch so 40 Minuten gehabt. Manche. Ja. Und deshalb hat man sich die 45er Kassetten geholt. Da haben dann 2 Schallplatten auf eine Kassette gepasst. Und da mussten wir mal schauen, dass wir ähnliche Musik sich raussucht, die auf eine Kassette passen. Hatte ich nie. Ich hatte immer irgendwie total verschiedene Sachen auf A- und B-Seite. Ja, und dann war er immer noch so ein bisschen frei, ne? Weil 90er Kassetten waren das, keine 45er, 90er Kassetten, also eine Seite 45 ja. Minuten. Und dann waren immer noch so Platz für 3-4 Lieder. Und da musste man dann richtig überlegen, was passt da noch hin? Was passt da noch dazu? Weil sonst ist nämlich erstmal Pause. Stimmt. Und ich war ja so ein cooler Typ, ich hatte sogar noch ein Tape-Deck mit Auto-Reverse. Also das hat sich automatisch dann, dieser Tonkopf okay. hat sich dann gedreht und dann lief es auf der anderen Seite wieder zurück. Da musst du die Kassette nicht umdrehen. Ja. Verrückt. Und dann kommt man auf Auto-Reverse ewig stellen und die Kassette lief dann ach, die jahrelang. Lief dann auch nachher wieder mal durch, ja? Ja, genau. Okay. Wahnsinn, ne? Das war noch Technik, die begeistert. Ja. Faces of Death, ist es auch vom nee, der Zotter. Ist, den Song hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal, als ich hier war, schon mal dabei von The Night, aber noch mit dem anderen Sänger. Und der Song ist eigentlich, der ist bestimmt 15 Jahre alt. Aus meiner allerersten Band ja. ist der. Da hatte damals der Sänger den Text sich irgendwo zusammengeklaut, glaube ich. Und der letzte The Night-Sänger hat ihn nochmal ein bisschen überarbeitet. Und ja. Ja, du bist ja voll der Musikant, ne? Also spielst mehrere Instrumente. Warum gerade der Bass? Weil Bass ist eigentlich eher sowas für die Leute, die eigentlich den Rest nicht können und deshalb müssen sie halt Bass spielen. Es war damals so, ich hatte einen Kumpel, der hat Schlagzeug angefangen, zeitgleich ja. mit einem Kumpel, der Gitarre angefangen hat und die wollten halt unbedingt eine Band gründen und da blieb halt nur noch der Bass über. Ach so. Und dann meinten die, oh, lern noch Bass. Und dann habe ich halt bei dem Gitarrenlehrer von dem Gitarristen, der hat auch Bassunterricht gegeben, habe ich dann Bassunterricht genommen. Und, der hat mir dann aber auch das Gitarrespielen gleichzeitig beigebracht, weil er meinte, nur Bass spielen wäre scheiße. Ja, Faces of, ne? Of Death. Also, als du 2012 erzählt hast, irgendwie, du willst The Night gründen, das war ja schon so ein Konzept, so Richtung, du hast schon gesagt, es soll so Richtung Misfits gehen, ne? So Richtung. Ja, aber da bin ich weg von. Ja? Ja. Warum? Ja, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe. Du hast damals gesagt, hey, das kommt gut an, da stehen die Leute drauf, in diese Kerbe willst du einfach so reinschauen. Habe ich das hast ja, du ja, gesagt? Genau, ja, genau. Da waren auch wahrscheinlich 200 bis 300 Bier im Spiel. Ja, an ja, Abend, oder? Und da hast du gut gelacht, ne? So nach dem Motto, haha, die Arschlöcher, ne? Die verarsche ich jetzt, mach jetzt sowas und dann ja. ziehe ich alle ab. Ja, aber nee. Aber so also, ging das dann doch nicht. Nee, irgendwie, nee. Wir haben ja 3 Konzerte auch gespielt, und aber ich habe irgendwie da diese ganze Schminkerei und so, das ist scheiße. Genau, ja, du hast dich auch noch irgendwie ewig viel Gedanken gemacht, wie du auf der Bühne stehst. Ja, ja, ganz genau. Weiß und, geschminkt und oberkörperfrei und dann noch irgendwelche Bändchen an und so. Wir haben das tatsächlich zweimal nur. Wir haben auf der Tour im April 3 Konzerte mitgespielt. Ja. 2 davon waren so, und das eine, was auch am helllichten Tag war, lustigerweise, haben wir ohne Make-up gespielt, und das war auch das Beste. Ja. Und irgendwie, da habe ich mir dann gedacht, das ist scheiße. Das macht keinen Bock. Keine Schminke mehr. Nee, da jedes Mal in irgendeinem Drecksloch sich irgendwo da hinzusetzen, eine Stunde vorher, und sich das Gesicht zu bepinseln und sich in irgendwelche unkomfortablen Sachen schmeißen, das ist einfach nichts. Jetzt wird das Jogginghose. Genau. Ja, cool. Ja. Ja, du bist halt einfach zu ehrlich. Ja. Dafür. Ganz genau. Ja. Sollen die Leute sich das einfach ausdenken, also so in der Fantasie, ihre Fantasie walten lassen, wenn sie so optische Schmankerl brauchen. Ja. Ja, und wie sieht's aus jetzt mit Chefdenker? Wie lange stehst du mit denen noch auf der Bühne? Das ist eine gute Frage, das weiß ich. Danke, danke für dieses Kompliment. Also ursprünglich ich glaube im Februar wurde ich gefragt, ob ich von Anfang Juni bis Ende August, also 3 Monate eben spielen könnte. Das ist jetzt vorbei. Jetzt kam aber, habe ich letzte Woche Thomas mir eine E-Mail geschrieben, ob ich jetzt am 20. das Konzert auch noch spielen könnte. Ja. Das mache ich. Und noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Ob er dann ab, ich nehme an, das ist das einzige Chefdenker-Konzert im September, ob es dann ab Oktober, ob er dann wieder spielt. Ja, und Punk im Pott? Punk im Pott ist ja bestätigt. Ich hoffe ja noch, dass ich darf. Ja. Aber du hast schon auch schon öfters in Punk im Pott gespielt. Auf jeden Fall einmal mindestens, ne? Ich habe einmal bei den Stadtmatratzen damals ganz spontan ausgeholfen. Ja, wie hab spontan ich, war das? Die haben, ich glaube, am zweiten Abend haben die als letzter Act gespielt nachts. Irgendwie von, ich weiß nicht, wann ist das dann? Um 1 oder so. Ja. Und die riefen mich mittags an. Ja. Oder nachmittags, ich weiß nicht mehr genau. Du warst daheim, also... Nee, ich war schon da. Achso, ich war selber da bei Punk im Pott, einfach nur so als Gast. Ja. Ich saß da und bekam irgendwie eine SMS, glaube ich, von Caro, der Schlagzeugerin. Die sagte, hör mal, wir sind auf dem Weg nach Oberhausen, unsere Bassistin ist spontan krank geworden. Kannst du heute Abend spielen? Ich hatte in meinem Leben noch nie einen Stadtmatratzen-Song gehört. Ich habe mal gesagt, ja, klar, mache ich dann. Irgendwie. Und, ja, klar. Dann sagte sie halt noch irgendwie, dass der damalige Freund, der Gitarristin, glaube ich, war dabei, der hat irgendwie dann irgendwie auf dem Bus, im Bus auf dem Weg von Berlin nach Oberhausen irgendwie die Hälfte vom Set noch schnell irgendwie auswendig gelernt oder sich auf Blätter geschrieben, ich weiß es gar nicht. Und als die Mädels sind irgendwie abends um 8 oder um 9 da gewesen, dann habe ich mich mit denen im Bus gesetzt, habe mir die CD angehört irgendwie im Bus mit dem Instrument in der Hand und habe mir dann schnell irgendwie noch Songs rausgehört. Warum hat der Freund das aufgeschrieben? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, also der sollte Bass spielen. Ach so, der sollte Bass. Ach so, dann hat er sich das rausgeschrieben. Aber weil er halt eben nicht alles draufziehen konnte, halt in den paar Stunden Autofahrt, sollte ich mir noch welche rausholen, dass wir uns das dann irgendwie ein bisschen teilen. Ach so. Und dann habe ich mich abends mit denen noch dann irgendwie 2-3 Stunden im Bus gesetzt, mir irgendwie ein paar Songs rausgehört und stand dann nachts um 1 noch mit denen auf der Bühne. Ja, cool. Und das war aber das einzige Mal, dass ich bei Punk im Pott auf der Bühne stand. Ansonsten. Hast du wenigstens dein Eintrittsgeld wieder zurückbekommen? Ich habe gar keins bezahlt. Ja, cool. Ja, der war wahrscheinlich der größte, also meine größten Bedenken wären dann, ob ich dann um 1 überhaupt noch fit bin. Ob ich dann überhaupt so. Also nüchtern war da auf jeden Fall keiner auf der Bühne. Ob ich da überhaupt noch den Weg zur Bühne finde. Ja. Ja. Ja, so war das. Ja, aber ansonsten Punk im Pott, ich überlege gerade, nee, das war das einzige Mal, dass ich da auf der Bühne war. Ja, Bambix sind jetzt auch nicht so unbedingt so eine Punk im Pott-Band, ne? Haben aber bei Punk im Pott gespielt, und zwar 2012. Ja. Und da war schon klar, dass Schappi aussteigt, und da an dem Abend hat William mich gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und dann, eine Woche oder 3 Tage später war ich dabei. Das war ja, ist das immer so 27. rum, 28. kurz vor Silvester. Und ihr probt ja auch immer in Niederlanden, ne? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Entweder hier in Köln im Chefdenker-Proberaum oder halt in Nimwegen, genau. Ja. Und ja, wir haben dann im Januar, habe ich mit Kalli, also wir saßen eine Woche später zusammen im Proberaum und haben geprobt. Ja, cool. Komm, wir spielen noch was. Ja. Wir spielen mal ein Lied von einer französischen Band. Oh. Jetzt mal zur Abwechslung. Singen die auf Französisch? Die singen, oh, das weiß ich doch, glaubt, die singen auf Französisch, ja. Das Lied heißt Mon Goal von Warum Joe, ein uraltes Lied von 2005 steht da. Ich glaub's nicht, aber mal gucken, ne? Ich glaube, das ist älter. Welche Band hat dich am meisten beeindruckt, mit denen du zusammen gespielt hast? Boah. So menschlich. Menschlich? Ja, so Backstage Brust anstoßen, menschlich. Also Statues on Fire immer, aber also ja. Ja, warum? Auf jeden Fall. Weil die euch eingeladen haben nach Brasilien, weil das einfach unfassbar herzliche Menschen sind, ja. Mit denen man sehr viel Spaß haben kann. Das war doch Brasilien, ne? Ganz genau, ja. Ja. Also die auf jeden Fall. Das ist. Wie sind die da unten eigentlich aufgestellt? So, haben die da eine Fanbase irgendwie riesengroß? Er kriegt immer erzählt, da spielt man dann immer gleich in Fußballstadien und so. Nein, so ist nicht. Also ich glaube, die Clubs, in denen wir gespielt haben, waren immer so 300-Mann-Clubs. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Die überraschend auch echt alle, also auch unter der Woche, als wir da waren, gut gefüllt waren. Jetzt in Hauptstädten oder in Großstädten oder? Ich weiß gar nicht, wie groß die Städte alle so waren. Also auch in Sao Paulo, das ist natürlich riesig. Mhm. Aber halt auch in anderen. Ich weiß gar nicht, wie groß da die ganzen Orte waren. Aber ob man dann noch Ort sagen kann. Ist dann mit dem Bus da von Ort zu Ort? Mit dem Flieger und mit dem Bus, ja, beides. Genau. War da auch mal so im Dschungel? Nee, also das Nördlichste, wo wir waren, war Belo Horizonte. Das ist, da war ja auch, glaube ich, hier. Irgendwie, da Fußball ist auch, wahrscheinlich. Fußball, ne? War da auch, ja. Mal, genau. Und also das ist halt schon wieder eine riesige Stadt. Und dann, da waren wir bald auch mal im Süden. Und da weiß ich gar nicht, da waren wir in zwei Städten, ob die auch, Guarapuava hieß eine und Curitiba. Mhm. Da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie, ob das Orte waren, ob das Städte waren, ob das ein Dorf war, obwohl ein Dorf nicht, aber mit was man das hier so vergleichen kann. Ja, aber Bambix hat ja auch schon so, so ein bisschen Geschichte, ne? Die haben ja schon mal da unten gespielt. Das war die fünfte Bambix-Brasilien-Tour jetzt, ja. Also ja. Die sind da halt echt angesagt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass auch unter der Woche halt die Konzerte so voll waren. Ja. Und ihr habt dann als Headliner gespielt, oder? Wir waren immer Headliner, ja. Ah, ja. Ja. Ja, und Statues on Fire gibt es ja auch erst seit letztem Jahr. Ja. Sollen wir was von denen hören? Ja, bitte. Ja, machen wir doch. Machen wir doch glatt. Rules on Demand. Running Ja, wir haben es gerade eben gehabt von Bandcamp. Das ist doch seine Lieder. Der Byrne sitzt gerade neben mir von der Band The Night. Wegen dass er halt auch hier ist, weil seine EP jetzt gerade erschienen ist. Und er weiß noch nicht, wie er es irgendwie digital vermarkten soll. Und da habe ich ihm noch Bandcamp vorgeschlagen, weil das eigentlich so die angenehmste Form ist für mich, Konsument, irgendwas runterzuladen. Weil da halt garantiert alle Lieder beschriftet sind und ich irgendwie idiotenmäßig irgendwie zischte was runter und da steht da ohne Titel 1 und es ist ein WAV-Dokument oder sowas. Wie es da ab und zu mal passiert bei Soundcloud. Ja, aber du wolltest noch was sagen wegen... Genau, wegen den Bands. Ja? Und zwar, welche Band mich dann auch da menschlich oder im Backstage beeindruckt hat, waren die UK Subs. Mit denen haben wir mit Bumbix zusammengespielt im Februar. Ja. War es dieses Jahr oder war es letztes Jahr? Ich glaube, es war dieses Jahr. Dieses Jahr. Mhm. Genau, und mit dem Schlagzeuger. Wegen dem gibt es eigentlich nämlich diesen Song Noisy Bastards von The Night, den wir eben gehört haben, weil er hat nämlich so eine Drumming-Show, also einen Podcast, den er bei YouTube macht, wo er mit Schlagzeugern eine Stunde lang skypt und halt sich irgendwie über Schlagzeugspielen unterhält. Also beim letzten Mal war irgendwie hier der Toten Hosen Schlagzeuger da und von den Buzzcocks und irgendwie und ich weiß, und Rancid oder der ist jetzt in der nächsten Folge oder was. Und also so Drummer, mit denen unterhält er sich eine Stunde über Schlagzeugspielen und er hatte bei Facebook einen Aufruf gemacht, er sucht jemanden, der halt einen Song schreibt, den er als Intro benutzen kann. Und die einzige Bedingung war, dass halt die Worte Noisy Bastards dann vorkommen. Ah. Weil seine Sendung Noisy Bastards heißt. Ja. Und dann habe ich ihn direkt angeschrieben und meinte, pass auf, gib mir eine Woche. Mhm. Ich mach was. Und dann habe ich halt den Song geschrieben und ihm geschickt. Er hat ihn auch schon und er muss jetzt eigentlich nur noch das Intro zu Hause aufnehmen, und weil die Sendung ist auch schon aufgezeichnet. Ja, okay. Dann, also ein Intro ist ja was anderes wie ein ganzer Song. Nein, aber er macht das ja ganz cool, weil er will halt eben auch unbekannte Bands da featuren und keine bekannten. Er lässt halt irgendwie am Anfang 30 Sekunden laufen, dann erzählt er eben, was heute hier passiert, und dann kommt diese Stunde Gespräch und am Ende erzählt er nochmal was und erzählt auch immer was über die Band, packt auch die Links der Bandseite dazu, YouTube-Links und all sowas und lässt dann den ganzen Song nochmal komplett laufen. Als Abspann quasi. Ja, cool. Ja. Um eben befreundete und unbekannte Bands ein bisschen zu featuren. Ja, und jetzt warte ich, bis es mal so passiert. Jetzt warte ich darauf. Da kam auch eine Rückantwort? Es kam auch, ich habe mich auch mit ihm getroffen nochmal im letzten Monat. Ich glaube, letzten Monat war es. Da war er mit SNFU aus Kanada auf Tour. Als Schlagzeuger, oder? Als Schlagzeuger, genau. Mhm. Da haben wir uns in Essen haben die gespielt, da haben wir uns getroffen nochmal und er musste dann irgendwie aber am nächsten Tag zurückfliegen, weil sie die neue UK Subs-Platte aufgenommen haben. Dann ist er zurückgekommen und hat weiter die Tour gemacht und jetzt ist er, glaube ich, gerade wieder auf Tour. Er ist halt irgendwie viel unterwegs. Und das Charlie Harper, der Sänger von UK Subs, der müsste jetzt auch schon bald 70 sein. Der ist 70, oder? Der hatte 70, dieses Jahr Geburtstag, ja, genau. Ja. Ja, meine Fresse, ne? Ja, das macht dem erstmal keiner so schnell nach. Nee. Ja. Ja, cool. Spielen wir jetzt noch das letzte Lied von The Night am besten? Ja, das ist auch wieder Text vom Sascha. Ja, was heißt ein Ghoul eigentlich? G-H-O-U-L. Sowas wie Geist. Also wie Ghost. Ja, sowas in der Art. Ghoul without a cause. Was heißt es? Cause. Ohne Grund. Ah. Because kenne ich. Ja. Heißt es nicht? Ich hab's. Keine Ahnung. Ich hab einen Übersetzer-App also auf dem Telefon. Also, ja, klar, haben wir alle in der Tasche. Ne? Also, Texte sind eigentlich mehr so. Um ehrlich zu sein, die sind mir scheiße. Aber komischerweise anderen Leuten nicht. Ja, nee, also deshalb macht man ja meistens englische Texte als deutsche Band, ne? Weil halt die Texte dann eher, die müssen einfach nur gut klingen. Denke ich mir doch, oder? Ja, ganz genau. Wie sieht es eigentlich bei Bumbix aus? Bei Bumbix habe ich noch nie irgendwie auf die Texte geachtet. Sind die, du auch nicht? Ich auch nicht. Ich bin ja eingestiegen und musste mich erstmal, ich hatte irgendwie 6 Wochen Zeit, um das ganze Set auswendig zu lernen. Also du weißt gar nicht, was da vorne gesungen wird. Nee. Vielleicht ist es ja voll irgendwie, voll gegen das, was du jemals in deinem Leben irgendwie, aber es ist scheißegal. Also, sorry, erstmal, Cause heißt tatsächlich Ursache. Wird schon stimmen, ne? Es wird schon stimmen. Ja. Also, ich ich spiele halt Bass. Ja. Ich konzentriere mich da drauf. Und, ja. Singst du auch mal ab und zu mal beim Refrain mit? Ich singe auch ab und zu mal beim Refrain mit, ganz genau. Und ja. Dann, weißt du, was der Refrain dann bedeutet, so ungefähr? Oder? Also meistens, ich weiß auch, ich weiß halt, eigentlich in der Regel, ich weiß halt so, ich habe halt so ein paar Zeilen, die ich dann mitsinge. Ja. Und bei manchen Songs sagt wie auch immer, aber man singt auch da auch mal mit. Ich weiß aber gar nicht, was da für eine Textzeile kommt und ich kann mir die auch meistens nie merken. Ja. Und was machst du dann? Ja, entweder singe ich nicht mit oder stelle mich ans Mikro und tue so, mach einfach nur den Mund auf und zu. Kadi singt ja auch mit, deswegen merkt dann keiner, ob da jetzt einer mitsingt, also ob ich auch mitsinge oder also nicht. Also das ist schon ein bisschen peinlich, wenn man jetzt deine Spur jetzt rausnehmen würde und dann einfach nur so, dann wird, wie wird das dann klingen? Sing mal was. Sing mal einen Refrain von Bambix. Ich kann keinen ganzen Refrain von Bambix. Ja, irgendeinen, wo du mitsingen musst. Du weißt ja, weil ich habe es schon so oft gespielt, irgendwas würde da einfallen. I need a brand new religion. Ja. Die Textzeile fällt mir so, die nächste kenne ich dann schon gar nicht mehr. Ja. Und dann singe ich wieder mit We've got nothing in common. Und was dann kommt, weiß ich auch schon wieder nicht. Da mache ich meistens einen Schritt zurück vom Mikroständer. Ja, da muss ich mich drauf konzentrieren. Ja. Und dann ist das schon wieder vorbei. Ja. Ja, das klingt doch sehr sympathisch. Ja, The Night mit Ghoul Without a Cause. Ja, erzähl mal, verrat mal was über die neue Bassistin von The Night. Wer ist das? Das wird die Dani sein, die auch bei Angelica Express spielt und früher bei Lilly gespielt hat. Ja. Ja, die hatte sich ja damals schon mal, also vor, glaube ich, ja 2 Jahren eben schon mal gemeldet, ja. Als ich da Leute gesucht habe. Und aber da sollte ja eben Sascha den Bass spielen und oder hat ja auch anfangs sogar. Und wir haben uns jetzt am Ruhrpott-Rodeo dieses Jahr getroffen und da meinte sie immer, was ist eigentlich mit deiner Band? Und dann habe ich gesagt, ja, super, ich suche da wahrscheinlich jetzt neue Leute und ja, jetzt. Ja, mir scheint so, dass dieses Ruhrpott-Rodeo ist ja schon so Art wie eine Punkrock-Messe, ne? Also auf einer normalen Industriemesse, da treffen sich irgendwelche Leute, die da irgendwie Firmen sind, die sich da irgendwie sich gegenseitig dann kennenlernen und dann irgendwie Connections aufbauen und so läuft es dann wahrscheinlich auch bei dem Ruhrpott-Rodeo. Ja, da trifft man so allerhand Leute Backstage und dann heißt es plötzlich, aber wir haben noch nie zusammen Musik gemacht. Ja. Lass uns doch mal. Genau. Ja, wir haben nie unsere Basshälse gekreuzt. Ja. Ja. Ja, cool. Und ja, helfen wir ein bisschen weiter. Ich wollte auch gerade irgendwas erzählen, aber dann hast du jetzt damit angefangen. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, siehst du? Erzähl. Was war das denn? Verdammt. Was war das? Ja. Was war das? Ja, ich weiß auch nicht. Ist halt auch so ein schöner lauer Abend, ne? Ja. Und wir sind ja so zwei Typen, wir müssen eigentlich gar nicht babbeln, wir können uns einfach anschweigen und es macht überhaupt nichts aus. Baut überhaupt keine Spannung auf. So wie andere Menschen, die da irgendwie dann plötzlich denken, was ist jetzt los? Was denkt denn der von mir? Sondern wir können einfach so in die Welt, das ist ja auch wichtig, rausschauen und zum Fenster rausschauen und einfach sagen, ja, ist doch schön hier. Alles klasse. Ja. Pfefferminztee. Genau. Ja, hier, das ist hier übrigens hier Homegrown. Peppermint. Ach. Ja, nicht der im Beutel. Also, ja, den habe ich nur reingemacht, weil die Blätter halt irgendwie. Ich habe zu wenig. Ich habe zu viel schon abgeschnitten gehabt. Ich finde das ja, also auch wenn man nur diese Pfefferminzblätter mit heißem Wasser auskocht, ist so im Sommer das Erfrischendste, was man trinken kann. Auf jeden Fall. Wenn es heiß ist. Auf jeden Fall. Das ist echt geil. Da sind ja ätherische Öle drin. In diesem Pfefferminzzeug, ne? Und es schmeckt dann irgendwie wie so aufgeweichter Kaugummi. Ja. Ja, schon geil. Mache ich gern tagsüber. So. Wir spielen jetzt noch was auf die Schnelle von Big Kahunas. Ich glaube, die waren bei mir auch schon mal in der Sendung. Na, aus Witten. Die haben aus Witten, ja. Das ist irgendwo, glaube ich, auch da so, wo ich mal so als Ruhrpott bezeichnen würde, was wahrscheinlich wieder mal nicht stimmt. In Witten, doch, es gibt Witten-Herdecke, ja. Das ist irgendwo da im Pott, ich glaube. Ja. Da war ich schon mal. Ja. Was habe ich denn da getan? Habe ich da ein Konzert gespielt? Wahrscheinlich. Das ist möglich. Ja. Auf jeden Fall kommen da die Big Kahunas her. Die, glaube ich, auch schon bei mir in der Sendung waren. Ich habe ja echt so ein ganz schlechtes Gedächtnis. Und da hören wir jetzt ein nagelneues Lied, das haben sie mir zugeschickt. Eintüten, Zugknoten wegwerfen. Alt und neu, was mich geprägt hat, Ja, das waren die Big Kahunas und ich glaube, die waren doch noch nicht bei mir, aber sind herzlich eingeladen. Nur diesen Monat habe ich schon alles voll. Ne? Da kommen ja jetzt die nächste Sendung sind Inner Conflict. Die haben was Neues rausgebracht. Auch eine EP, sogar auf Vinyl, also richtig rausgebracht. Und danach kommt der Nils, der Kleine, der schöne Nils, der ab und zu mal Konzerte macht. Und dann kommt dieser Jörg Mechenbier da von Love A zusammen mit Michi von Köter. Weil die haben irgend so ein Split-Dings gemacht, irgendwie, der jetzt die Tage erscheint. Ja, also danach ist wieder alles offen und dann dürft ihr euch hier gerne melden und dann seid ihr dabei. Wenn wir komplett sind, meinst du? Nee, oder, ach, du meinst ich red, alle, ich da draußen. Grad, ich rede gerade da mit den Unbekannten, so, die man nicht sehen. Ja, okay. Die jetzt vielleicht zuhören. Ja. Aber wenn ihr komplett seid, seid ihr natürlich auch gern. Vielleicht hört ja gerade jemand zu, ja, der eine Schlagzeugerin oder einen Schlagzeuger kennt, genau, die Bock haben. Genau, also wenn jemand Bock hat, irgendwie Schlagzeug zu spielen, egal, wenn er noch schon in 3-4 Bands spielt, das ist egal. Du spielst ja auch in genügend Bands, also vielleicht habt ihr einen Proberaum? Spielt wahrscheinlich im Chefdenker Proberaum, oder? Ja. Wie alle Bands. Ja, genau. Also in Ehrenfeld, also wer irgendwie einmal in der Woche oder einmal im Monat irgendwie es schafft, nach Köln-Ehrenfeld zu kommen, ist auf jeden Fall, darf sich und kann Schlagzeug spielen, ist auf jeden Fall, kann sich angesprochen fühlen, bei The Night mitzuspielen. Ganz genau. Ja, muss natürlich dazu passen. Brauche sich nicht für die Texte interessieren, die sind scheißegal. Ja, das war wieder hier Pogo Radio. Achso, frag doch mal den Drummer von Angelica Express. Ja, das ist ja auch der Kadi. Ja, klar. Ja, der Pogobote, der weiß Bescheid. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, hinter diesem Namen. Irgendein Bekannter wahrscheinlich. Mal gucken. Also ich rede hier gerade über jemanden, der in dem Chat hier sich beteiligt. So, das war hier der Pogoradio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 10.9. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich beim Bern, dass du hier warst. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ich hier sein durfte. Bedanke dich jemandem für den schönen exklusiven. Ja, für hier, diesen, ne, wunderschönen Pfefferminztee auf jeden Fall. Pfefferminztee, ne? Vielen Dank. Ja. Tschüss, macht's gut. Wir hören jetzt noch eine Band, die heißt Krank, aber das sind nicht die aus Zürich, sondern das ist eine andere Band mit dem Lied Taten. Du sagst Taten sind lauter als Worte. Du sagst Taten sind lauter als Worte. Du sagst Taten sind lauter als Worte. Halt dir die Ohren zu und zieh mich her! Es sind die Wörter in deinen Wänden, es sind die Wünsche in deinem Mut, es sind...